herzlich willkommen zum Uncast Episode 156 Nebelkatzen. Jawohl, und das bezieht sich hauptsächlich auf das Thema den angeblichen Android. Eigentlich gar nicht drüber sprechen. Ja. Aber ich muss es, weil so viel Mist wie in den letzten Tagen aufgetaucht ist, sogar auf Android-Blogs, das kann ich so nicht stehen lassen. Ja. Natürlich wieder jede Menge News, ja, da wird es auch ein paar interessante Sachen geben und eine überraschende Zahl. Und Community war jetzt nicht so viel los, wir haben jetzt auch viel zu heiß. Und die App der Woche natürlich, ja, wie immer. Aber wie immer auch das erste Thema oder eigentlich das einzige Thema diese Woche. Der angebliche Android-Bug. Ja, ich sag angeblich, weil noch weiß ich nicht so genau, ob ich das wirklich oder das wirklich als richtigen klassischen Bug bezeichnen soll. Ja, und auch wenn die Phrase abgedroschen ist, kann man sich hier wirklich fragen, ob das nicht auch ein Feature ist. Ja, in der Tat. Um was geht's? Also 99% aller Android-Geräte sollen verwundbar sein. Ja, für eine, ja, sagen wir mal, eine, ich tue es jetzt mal ganz stark vereinfacht ausdrücken, dass eine bereits installierte App einfach Schadcode einbindet, ja, durch ein Update, ja, quasi, da kann sich die ganze App ändern, ja, durch dieses ja, Loch, wenn man so will, ja. Jede Android-App hat eine Signatur, ja, und mit dieser Signatur gibt quasi die App so eine Art Sicherheitsstandard oder Sicherheitstoken vor, ja, total falsch ausgedrückt, aber nur damit ihr es mal so ungefähr umrissen bekommt, ja. Und dadurch wird verhindert, dass eben Apps, die jetzt zum Beispiel gar keinen Zugriff haben auf bestimmte Bereiche, diesen Zugriff erlangen können, ja, beispielsweise auf eure wichtigen Daten, ja. Jetzt durch diese Installation, dieses schadhafte Update, ist es dann eben möglich, dass eine App, die vorher gut war, auf einmal böse wird und dann eben Sachen anrichtet, zum Beispiel eure Daten irgendwo hinschickt. Ja. Soweit so gut, ja. Also jetzt steigt so wahrscheinlich schon dem einen oder anderen die Panik hoch. Ja, weil ich meine, was ist da los, ja. Und ja, auch euer Gerät ist davon betroffen. Diesen Bug gibt's nämlich seit der Version 1.6 und ist in so gut wie jedem Handy drin. Ja, ich glaube, nur Samsung hat es bisher geschlossen. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Also 900 Millionen Geräte wären davon betroffen. Also vermutlich auch eures. Ja. Samsung hat es nämlich auch nicht in jedem Gerät, natürlich mal nur in den neueren. Ja, und jetzt nimmt man einen schönen Schluck aus der Pulle, ja, ganz ruhig bleiben, denn das ist so der übliche Pipifax, der so dargestellt wird in der Presse. Ja. Man kann zwar nicht von der Hand weisen, aber das Problem ist eben, und das wird meistens nur ganz, ganz, ganz klein, wenn überhaupt, erwähnt, dass dies nur möglich ist, wenn man dieses Unknown Sources aktiviert hat, also von unbekannten Quellen installieren. Das muss aktiviert sein. Wenn da kein Häkchen gesetzt ist, dann klappt das auch nicht. Und das Interessante ist, wo normalerweise dann, wo man dann eigentlich sagen sollte, ja, okay, gut, das ist nur ein Problem, das bei wenigen auftritt, denn dieses Häkchen ist standardmäßig nicht gesetzt. Das heißt, wenn ihr so ein Android-Handy kauft und es in Betrieb ist, dann könnt ihr nur Apps vom Play Store installieren, beziehungsweise eben, wenn es ein anderes Gerät ist, von dem Store, für das Gerät eben geeicht ist, sozusagen. Das heißt, man muss als Benutzer schon mal aktiv was ändern, damit das überhaupt möglich ist. Ich möchte es dann allerdings nicht kleinreden, weil dann ist die Gefahr da. Nur, dass da so eine Hysterie ausbricht, sogar auf Android-Seiten. Das finde ich total daneben, ja, weil das nämlich etwas ist, das normal ist. Bei einem offenen, freien System ist das einfach normal. Es ist zwar nicht normal, dass sich eine App quasi verwandelt in eine bösartige App, aber dass es durch ein Update passieren kann, das ist, so leid es mir tut, normal. Ja? Wenn man eine App installiert, dann vertraut man auch dieser Firma, hoffentlich. Ja? Und diese Firma kann ein Update installieren. Und wenn dieses Update fehlerhaft, schadhaft ist, ja, dann hat man das drin. Bei einem PC, auch bei Linux, gibt es da keine Schutzmechanismen dafür. Keine Schutzmechanismen. Das heißt, das ist grundsätzlich offen. Da muss man kein Häkchen setzen, damit das ein anderes Programm machen kann, sondern das ist ganz normal. Das kann jedes Programm machen. Ja? Man hat zwar verschiedene Stellen, die vielleicht noch überprüfen. In dem Fall bei Android ist es dann eben der Play Store. Aber das ist nur so, beim PC ist es nur so rudimentär. Ja. Und wie gesagt, ich rede nicht nur von Windows-PCs, ich rede auch von New-Linux-PCs. Ja. Denn das ist einfach ein Problem an sich. Klar könnte jetzt Google hingehen und sagen, okay, dann sperren wir Sideload. Ja. Das heißt, man kann keine Apps mehr installieren außerhalb von Play Store. Dann sind wir alle sicher. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Dann sind wir nämlich bei Apple. Ja. Dann werden die Apps noch kontrolliert, wie verrückt, nicht freigegeben, ja, und dann baust du das immer hoch und am Schluss wird eine App nicht freigeschaltet wegen einem Pixel, wo falsch gesetzt ist, im Icon, ja. Also, und deswegen ist es nun einmal der Preis der Freiheit, dass sowas passieren kann. Klar, Google könnte vielleicht da schon ein paar Schritte unternehmen dagegen. Ich bin auch sicher, dass es früher oder später passieren wird. Warum ist es bis jetzt noch nicht passiert? Genau aus diesem Problem eben, weil es sehr, sehr schwierig ist, die Software nicht sehr, sehr stark einzuschränken, dieses Sideload, ohne dass eben da die Offenheit des Systems, ja, dann in Frage gezogen wird. Ja, denn es gibt ja auch viele Kritiker, denen ist das Android noch gar nicht offen genug. Ja. Und eins muss klar sein, je offener ein System ist, desto angreifbarer ist es. Das ist auch das, was ich immer wieder sage, ja, wenn es auf das Thema Root kommt. Also wenn man das Telefon gerootet hat, ja, dann braucht man sich da kaum Sorgen drum zu machen. Ja. Warum? Erstmal, es gibt ein paar paar ROMs, ja, bei denen das quasi schon gefixt ist. Ja, so eine Art Fix, wo das dann eben nicht mehr funktioniert, ja, mit Konsequenzen. Auf der anderen Seite, wenn man das Handy rootet, hat man so viele offene Stellen, wo ein Angreifer agieren kann, dann kommt es darauf, ehrlich gesagt, auch nicht mehr an. Ja, und das ist tatsächlich so der Fall. Es ist auch im Prinzip gar nicht schlecht, dass ein User, der rootet, der weiß hoffentlich, was er tut, und dann geht er auch quasi das Risiko ein. Ja, er kann mit dem Gerät alles machen, was er will, aber auch die Apps können dann unter Umständen auf Bereiche zugreifen, die vorher verwehrt waren. Jetzt ist alles offen, auch für die Apps, und das bedeutet eine Riesensicherheitslücke, die man aber als User ab einem gewissen Punkt bereit sein muss einzugehen, damit man eben das machen kann, was man will. Und das ist eigentlich, wie gesagt, bei den normalen, bei den Desktop-Computern, bei den PCs, ist es eine ganz normale Sache. Niemand prescht in Hysterie aus, damit, dass das möglich ist. Um Himmels Willen, ich kann einfach irgendein Programm aus dem Internet nehmen, kann es installieren. Ja, und das kann ja Malware sein. Da gibt's ja gar, das ist ja Wahnsinn, oder? Das ist ja irre. Ja. Und ja, was ist das jetzt, wenn das auf Android auch so ist? Damit müssen wir leben, Jungs. Damit müssen wir leben. Ja, ganz einfach. Und es ist gut so. Ich opfer nicht die Freiheit für die Sicherheit. Ja. Im Gegenteil. Und deswegen ist das Ganze sehr, sehr kurios, dass da so eine Hysterie ausbricht. Und da sehe ich mal wieder die Medien, hauptsächlich die Mainstream-Medien. Ich meine, Entschuldigung, NTV berichtet über diesen Android-Bugs auf der Hauptseite, ja, richtig groß, mit Bild und Aufmacher, ja. Experten entdecken Sicherheitslücke. 99% aller Android-Geräte verwundbar. Ich habe mal eine andere Schlagzeile. Experten entdecken Sicherheitslücke. 100% aller Windows, New Linux-PCs und macOS-Computer verwundbar. Wahnsinn, oder? Cool, ne? Ich glaube, ich hätte sollen Journalist werden. Ne? Steck da die unglaublichsten Sachen auf. Ja? Spielt da den Whistleblower. Also ich kann dann nur noch lachen darüber. Ja? Aber es ärgert mich halt auch ein Stück weit, vor allem, dass eben Android-Seiten hier auf diesen Zug aufspringen, anscheinend um Klicks zu bekommen. Das finde ich vollkommen daneben. Vor allem, wenn auch diese Seiten dann nur in einem kleinen Untersatz erwähnen, dass es eben nur möglich ist, wenn das Installieren von aus unbekannten Quellen explizit erlaubt wurde. Ja. Na gut, also. Hier der Artikel auf androidcentral.com, der sieht das dann auch ein bisschen differenzierter. Was soll man also machen, wenn man sich da schützen soll? Die hat das richtig schön gemacht, der Jerry Hildenbrand. Keine Apps außerhalb vom Play Store downloaden. Keine Apps außerhalb vom Play Store downloaden. Keine Apps außerhalb vom Play Store downloaden. Ja? Und sicherstellen, dass Sources, also unbekannte Quellen, aus unbekannten Quellen installieren, nicht aktiviert ist. Ja? Das Häkchen darf also nicht gesetzt sein. Ja? Und damit ist es erstmal gut. Ja? Damit ist es erstmal gut. Und deswegen Panik zurückschrauben, Bierchen rausholen und ganz locker, ja, installieren aus dem Play Store. Und ich installiere auch weiterhin Apps aus anderen Quellen, denen ich vertraue. Ja, da muss ich dann kurzzeitig das Häkchen rausmachen, oder setzen. Dann werden die Apps installiert und dann wird das Häkchen wieder gesetzt, so dass keine andere Software aus Versehen quasi von mir installiert wird, die eben so mögliche Sachen bringt. Und die anderen müssen eben auf Vertrauensbasis installiert sein, so wie es schon seit Jahrzehnten bei den Computern eben mal so ist. Ein Android-Gerät ist ein Computer. Boah. Beispielsweise könnte man dann das Humble Bundle nicht mehr installieren. Ja. Super. Aber gerade das Humble Bundle ist ja super toll. Und deswegen keine Panik auf der Titanic. Ja. Schön ruhig bleiben. So, dann komme ich jetzt zu den News, nachdem ich mich ausführlich jetzt aufgeregt habe über diesen Mist, den die Medien verzapfen. Ja. Und die Android-Seiten auch noch. Schämt euch, ja, wenn ihr so ein Betreiber seid, wo so eine Meldung rausbringt und nicht ganz groß oben der Überschrift schon drin steht, ja, dass es nur unter bestimmten Umständen so ist, ja, dann könnt ihr euch schämen. Ja. Sag ich ganz klar und deutlich. Frechheit. Ja, News Robotofont wird in 4.3 überarbeitet oder wurde überarbeitet. Ja, sieht etwas anders aus. Google hat ja ganz stolz bei Ice Cream Sandwich diesen, bei Jelly Bean diesen Robot, oder war es schon Ice Cream Sandwich? Ich glaube bei Jelly Bean. Diesen Robotofont vorgestellt und der gefällt mir außerordentlich gut. Jetzt wurden noch ein paar Feintunings gemacht, ja. Ein bisschen Feintuning, und zwar wurden hier einige Buchstaben etwas überarbeitet, besonders stark zum Beispiel das E und das F, ja. Aber auch so diese Bauchform, ja, zum Beispiel vom B wurde der Bauch ein bisschen größer gemacht und so. Ich finde es interessant, dass hier Google selbst beim Design, ja, noch hier nach Version geht. Es bleibt nämlich der Roboto-Font. Es wird keine andere, es wird jetzt nicht ein anderer Font werden, sondern er heißt nach wie vor Roboto. Er wurde einfach überarbeitet. Und das ist eher dieser Open-Source-Gedanke, bestehendes überarbeiten, damit es eben angepasst wird, statt ständig wieder neue Sachen rauszuhauen. Ja. Und warum auch nicht? Ja. Ich hoffe nur, dass es auch ein Update gibt dann für die 4.1, 2 und 4.2 Systeme, dass die dann auch diesen schöneren neuen Font bekommen. Der vermeintliche LG G2-Benchmark, der klingt gar nicht übel. Ja. Also gerüchteweise muss man sagen, ist es noch. Da hat ein Koreaner und LG hat ja da seine Hauptgeschäftsstelle in Korea. Der hat da tatsächlich ein, so sagt er selbst, das LG F320 in den Händen gehabt. Und das soll wohl der LG G2 Nachfolger sein, ja, von dem Optimus G. Und der hat einen Snapdragon 800 Prozessor und das soll auch mit 2,3 GHz getaktet sein. Wow, wow, wow. Und damit kriegt er auch einen faszinierenden Benchmark hin. Ja, zum Beispiel hat er hier bei dem AnTuTu Benchmark-Programm einen Score von 32.002 bekommen. Ja, zum Vergleich, das HTC One mit Snapdragon 600 Prozessor hat 22.234, also deutlich weniger an Punkten erhascht als das LG G2. Das heißt, es dürfte um einiges schneller sein von den Leistungen her, was natürlich auch kein Wunder ist mit einem Snapdragon 800 Prozessor. Der wird sicherlich pfeifen in der Hütte. Ja. Ja. Ja, ob das dann ein Favorit wird, ich weiß es nicht. Angeblich soll das Teil jetzt doch ein 5,2 Zoll Bildschirm haben. Das wäre mir ein bisschen zu klein. Hey, ja. Mit dem 5,6, das wäre so das absolute Minimum gewesen. Ich hätte lieber ein 6 plus Zoll Screen gehabt. Und deswegen wird das wahrscheinlich nicht in meine Auswahl kommen. Ja, ich sag ja, demnächst ist ein neues fällig. Das Ascent Mate übrigens, ja, um euch auf dem Laufenden zu halten. Ich habe das nochmal genau angeschaut, auf Herz und Nieren getestet und geprüft und auch Benchmarks zu Rate gezogen. Ich glaube, das wird ein bisschen zu schwach sein. Ja, der Eigenbauprozessor von Huawei ist wohl nicht ganz so leistungsstark, auch wenn es ein Quad-Core-Prozessor ist. Selbst der Dual-Core vom Samsung Galaxy Mega 6.3 schlägt den. Allerdings dafür kostet das Teil auch momentan Straßenpreis so 350, 360 rum. Letzte Woche war es sogar im Angebot beim Online-Händler für 299. Und das ist natürlich dann schon was anderes. Ne? Also momentan stehen alle Zeichen auf Sony, aber das Ascent Mate ist noch nicht ganz ausgeschlossen. Ja? Sony Z Ultra. Das ist bisher mein Favorit, aber das wird mal auch ein tiefes Loch in die Tasche reißen. Ist einfach ein bisschen teuer für 679 Euro. Oh, voilà. Ja, bin mal gespannt, wie ich das machen soll. Ja, dann, ich glaube, ich mache da eine Paywall vor den Uncast und dann, damit ein bisschen Kohle reinkommt. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ja, dann nehme ich lieber das Ascent Mate. Aber der Uncast bleibt kostenlos. Ja, die zahlt schlechthin. Die zahlt schlechthin. Dreimal auf die Raten. 70%. Ich habe es kaum glauben wollen. Aber die Quelle ist verlässlich, nämlich WorldPanel Comtech. Ja, gilt eigentlich als verlässlich. Die haben Zahlen geliefert. Android hat einen Marktanteil in Europa von sage und schreibe 70%. iOS liegt momentan bei 18%. Boah, das mag zwar für die einzelnen Regionen in Europa, also Deutschland beispielsweise, nicht unbedingt stimmen, ja, aber insgesamt gesehen Europa auf jeden Fall. Ich denke, dass da Italien vor allem reinhaut in der Statistik, ja, und sicherlich auch Frankreich. Ja. Da bin ich mal ganz sicher, dass die beiden Länder hier dem Android ziemlich starken Auftrieb geben im Durchschnitt, im EU-Durchschnitt. Ja. Und wohl auch die östlichen Länder, Polen beispielsweise, wird da sicherlich auch noch positiv für das Android Einfluss genommen haben. Ja. Und das ist schon e echt heftig. Windows liegt übrigens bei 6,8% und das ist gar nicht mal schlecht in Europa. Das wären Traumzahlen, wenn sie das auch weltweit hätten, beziehungsweise in den USA mit den 6,8%. Weil da muss man das mal in Relation sehen. Klar, 70% Android, das ist alles weit vorne. Übrigens sind es genau 70,4%. Aber im Vergleich zu den 17,8% ist Windows mit den 6,8% doch schon wieder etwas näher. Ja? Also, wenn man sich das so anguckt, dann wäre es noch nicht mal ganz ausgeschlossen, dass vielleicht mal Windows die Nummer 2 wird. Ja? Das könnte durchaus sein. Ja? Also das ist zumindest nicht ganz unrealistisch, wenn man diese Zahlen sieht. Also das ist schon wirklich gut. Ja? In den USA übrigens Android über noch 52% Marktanteil und 41,9% iOS. Ja? Und ja, der Rest wird dann aus alle anderen Hersteller eben aufgeteilt. Also da ist schon wesentlich mehr Abstand zu Windows. Ja. Ich sag ja, die würden sich froh wähnen, ja, wenn dort auch der Marktanteil zu hoch wäre. Okay, also wunderhübsche Zahlen aus Europa, sehr schön. Nicht so schön wird es sein für die Benutzer von einem HTC One S. Die werden nämlich vergeblich auf das 4.22 warten müssen, wenn die das nicht routen und kein Custom ROM drauf machen. Das wurde jetzt offiziell bestätigt. Es gibt kein 4.2.2 Update für das HTC One S. Und damit bleibt es bei der 4.1 Jelly Bean Version und HTC Sense 4 Plus. Tja. Sad Face. Ja. Tut mir leid. Nein, wirklich. Ich find's wirklich nicht gut, aber auf der anderen Seite, es verwundert mich nicht. Das war eigentlich abzusehen, dass das HTC One S das Android 4.2.2 Update nicht bekommt. Ja, so leid mir es tut. Es war wirklich abzusehen. Und ich weiß nicht, ob man da auch jetzt HTC so arg einen Strick draus drehen soll. Es ist nun mal so. Das HTC One übrigens, HTC One, das wird tatsächlich das 4.2.2 Update bekommen. Natürlich ist ein ganz neues Gerät, ja. Und es ist auch schon verfügbar. Jawohl, also ihr könnt schon mal das Update checken, ob ihr es schon bekommt. Ja, es wird jetzt gerade ausgeliefert in Teilen von Europa. Ob da Deutschland dabei ist, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall dauernd, jetzt am besten dauernd auf Settings, About und dann Software-Updates drücken. Ja, andauernd so alle paar Minuten, zack, zack, zack, dann kriegt ihr schneller. Ne? Nein, das ist nicht dabei. Macht es. Ja, es lohnt sich vielleicht, irgendwann kann es vielleicht da stehen und wopp, ihr kriegt ein 417 MB Update. 417 MB Update. Das kommt wieder durch dieses Sense, ja. Mann. Also am besten über Wi-Fi machen, schon kriegt ihr die Krise. Mit einem Update, so ein kompletter Monatskontingent weg. Und davon abgesehen, dass es dann Tage dauert, ja, bis es runtergeladen ist. Wenn ihr im Ballungszentrum wohnt. Gut, gut, gut. Aber ihr könnt euch freuen, also HTC One 4.2.2 Update. Yay! HTC One S. Play Store Guthaben. Haha, Karten. Ja, Play Guthaben kann. Ich drehe gleich durch. Ja, die müssen noch ein bisschen warten. Ich habe noch was. HTC One Mini und One Max. Ja, ich weiß, ihr könnt jetzt gar nicht mehr warten auf die Karten, aber ich lasse euch schon ein bisschen tappen. HTC One Mini und One Max ist aufgetaucht in einem O2-Bericht oder ja, Dokument, ja, in Deutschland. Und damit sind dann eben auch wiederum Gerüchte bestätigt. Ja, und zwar der Codename M4, das ist das Mini, für manche, die das so verfolgen. Es kommt mit einem 4,3 Zoll Display, ja, und das HTC Max, der T6, das soll ein 6 Zoll Gerät sein. Und wenn da alle Telefonfunktionen vorhanden sind, so wie bei dem Galaxy Mega oder Huawei S10 Mate oder bei dem Sony Xperia Z Ultra, dann wird natürlich auch das HTC One Max, ja, in meine engere Wahl kommen. Ja, genau. Trotz Sense. Ja. Das HTC One Mini soll einen Snapdragon 400 CPU haben, 720p Display-Auflösung. Und natürlich das 6 Zoll One Max soll ein 1080p Display haben und da auch die Snapdragon 800 CPU haben. Also ich finde es äußerst interessant. Ja, leider steht hier auch drin, dass sie diese Ultrapixel-Kamera hinten haben soll. Zumindest bei dem One Mini. Ich hoffe, dass das nicht bei dem One Max ist, weil mit dieser Kamera, ich habe jetzt so viele Vergleichsfotos gesehen, kann ich nichts anfangen. Viel zu schlecht. Ja. 4 Megapixel sind eben 4 Megapixel. Auch wenn die 4 Megapixel hell dargestellt werden, sind es trotzdem nur 4 Megapixel. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn man dann ein Landschaftsbild hat und zoomt auch nur ein bisschen rein, dann hat man nur noch Pixelbrei. Und bei den Konkurrenten macht man das Bild. Ja, mag sein, dass es in der Kneipe dann eben nicht so hell wird, das Bild. Dafür, wenn man ein Landschaftsbild hat, kann man reinzoomen ohne Ende und hat immer noch Details, die man erkennen kann. Es geht einfach nicht. 4 Megapixel ist absolut 1999. Geht gar nicht. Ja, geht überhaupt nicht. Ja, 1999 gab es dann schon 5. Ja, Quatsch. Wenn man 2000, 2005, sagen wir mal. Das ist sowas von 2005. Aber ich hoffe, dass es bei dem 6 Zoll One Max dürfte ja auch ein bisschen mehr Platz sein, hoffe ich. Kommt es auf die Größe, also auf die Größe insgesamt ist ja da mehr Platz vorhanden. Vielleicht können die dann anderen Sensor da reinbauen, weil, wenn ihr mich fragt, hat das HTC gemacht, weil die eben nicht mehr Platz haben, den HTC One. Und haben daraus halt einen Marketing-Gag gemacht mit den Ultra-Pixel. Ja. Ich habe auch ein Ultra-Handy, ja. Okay, also ich bin gespannt auf das 6 Zoll One Max und wann das genau rauskommt, weiß man natürlich noch nicht. Dürfte aber nicht mehr lang dauern. Vermutlich könnte es im September zur IFA vorgestellt werden, eventuell sogar früher. Ging Gerüchte sagen, dass es sogar schon im August, im frühen August bereits auftauchen könnte. Das klingt sehr vielversprechend. Ja. Wollen wir mal hoffen. Auf jeden Fall, HTC One ist im Rennen, oder HTC ist im Rennen mit dem One Max. Auch bei den Leuten, die eben große Displays mögen. Ja, so, jetzt Play Store Guthaben kann. Soll ich darüber was sagen? Ja. Ihr könnt sie kaufen, ihr könnt sie kaufen. Jawohl, sie gibt's schon. Einige Händler haben sie schon rausge hängt, weiß gar nicht, ob sie das überhaupt schon dürfen, aber in einigen Rewe-Filialen in Baden-Württemberg, dort wurden diese Gutscheinkarten schon gesehen. Ja, jemand aus Grabenneudorf hat das aus einem Rewe dort fotografiert. Ja. Und tatsächlich zu sehen waren in dem Bild 15 und 25 Euro Karten. Und weiterhin sollen diese auch dann geben bei Tankstellen und anderen Märkten, also zum Beispiel Aral, Edeka, Expert-Jet, Leckerland, Mediamarkt, Saturn, Q1 Tankstellen, Shell, Tamoil, H&M heißen die auch, und Total Tankstellen und Westfalen AG Tankstellen. Dort soll das gehen. Auch die Drogeriekette DM soll die dann führen, irgendwann mal. Ja. Die werden sicherlich nicht alle zu gleicher Zeit diese Karten bekommen, aber es wurde auch bestätigt von einem Total Sprecher, also von der Tankstellenfirma Total, ja, dass Mitte Juli der Start der Karten beginnen wird. Bei den Total-Tankstellen. Also, es scheint vollbracht zu sein. Wir haben Guthabenkarten, Heureka. Super. Ich kenne nämlich jede Menge Leute, die keine Lust haben, auf Kreditkartendaten einzugeben, ja. Kann ich zwar nicht verstehen, aber es gibt auch Leute, die haben einfach keine Kreditkarten. Vor allem eben auch die jüngere Generation, die eben noch nicht volljährig ist, die können sich jetzt von ihrem Taschengeld zumindest so eine Guthabenkarte kaufen und dann eben auch Paid-Apps im Play Store erwerben. Ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig für den Entwickler, dass dies endlich möglich ist. Man hat das meiner Meinung nach immer und immer wieder unterschätzt, dass eben in Deutschland die Bereitwilligkeit zu dem Kreditkartenkauf nicht so hoch ist, wie möglicherweise in anderen Ländern. Ja. Bei uns hat der Kreditkartenkauf eben nicht der Stellenwert, nicht nur, dass bei weitem nicht jeder eine Kreditkarte hat, sei es jetzt aus Bonitätsgründen oder, was viel wahrscheinlicher ist, aus Gründen von ich will nicht, ja. Ich sehe das nicht ein oder ist mir zu gefährlich oder dann gebe ich zu viel Geld aus. Ja. Das ist das Häufigste, was ich höre, gebe ich zu viel Geld aus. Und bisher war dann eben nur noch die Möglichkeit, wenn man bei so einem Provider ist wie Vodafone, ja, ich glaube O2 geht mittlerweile auch, dann konnte man über die Telefonrechnung zahlen, ja. Aber auch das war nicht immer so toll für die Leute, gerade eben für die Leute, die noch nicht volljährig sind, wenn dann ihren Eltern erklären müssen, ja, hier, was sind das für Apps, ne? Ja, die chinesischen Apps, ne? Mit den leicht begleitenden Mädels, was soll denn das? Ja, nichts mehr. Aber hier kann man jetzt eben da anonym, ja, also nicht ganz anonym, aber eben zumindest mal die Karte anonym kaufen, aufladen, ja, den Play Store Account und kann dort eben dann die Sachen bestellen. Sehr schön. Also toll. Die Sony Smartwatch, die wird auch Mitte Juli kommen. Wen interessiert's? Also mich nicht, aber vielleicht werden einige von euch das interessant finden, die Smartwatch. So sagen wir mal im Vorfeld, alles redet ja jetzt von diesen Uhren, die Smartwatches, ja, die da auftauchen sollen von Google direkt sogar, ja. Apple will wohl eine rausbringen und also ich kann mich nicht mehr sehen damit mit so einer Uhr am Armgelenk. Das war vor vielen Jahren bei mir mal so. Das wird nicht mehr. Ja, es ist sowas von, ja, auch wieder sowas von 2005. Das, ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich habe mein Handy überall dabei, da ist eine Uhr drin. Ich habe 5 andere Geräte, wo eine Uhr drin ist. Mein GPS, wenn ich Geocachen gehe, ist eine Uhr. Also ich brauche das wirklich nicht. Ich brauche keine Uhr am Armband, am Handgelenk. Auch wenn das, wenn es da nicht um die Uhr geht, sondern um die Fernbedienung, ja, sozusagen von dem Handy. Aber das Handy habe ich in der Tasche, das brauche ich nicht. Was wird sich durchsetzen? Google Glass oder Smartwatch? Die Frage, die stellt sich bei mir gar nicht erst, weil mit der Smartwatch kann ich nichts mehr machen. Mit Google Glass kann ich durchaus was mehr machen. Da ist nämlich eine Kamera dran. Und das ist auch immer wieder die Funktion, die am häufigsten genutzt wird, bei den glücklichen Testern, die schon haben. Ja. Und, was soll ich dazu sagen noch, ja? Chatten kann man auch nicht mit der Uhr, muss man auch wieder ein Kabel dran machen, ja. Mit Google Glasses kann man wenigstens chatten. Die hat ja einen Abnehmer für den Knochen am Kopf, ja. Und da wird es durch die Vibration die Schallwellen übertragen. Das ist, was übrigens sehr gut funktioniert. Also wird Chat durchaus ausreichen. Aber nichtsdestotrotz, die Uhr gibt's. Wird sicherlich einige Leute geben, die es auch wollen, ja. Diese Uhr. Auch wenn es eine technische Spielerei meiner Meinung nach ist, auf dem 6,1 Zoll Display mit 120x176 Spielpunkte Auflösung kann man dann eben einige Symbole unterkriegen und ein paar Schallflächen, beispielsweise hier in der Abbildung zu sehen, um den Musikplayer beispielsweise zu bedienen. Ja. Das dürfte interessant sein. Und halt eben Nachrichten, Notifications zu sehen, also wenn man zum Beispiel eine E-Mail bekommt, dass man sieht, ja, Betreff vielleicht oder so, oder man hat eine E-Mail bekommen und dass man dann eben das Handy nicht permanent rausholen muss aus der Tasche. Ich steck's auch schon gar nicht mehr weg. Preis wird hier Pfund angegeben, 120 Pfund, das dürften so etwa 150 Euro dann sein, schätze ich mal. Wobei manchmal kann das auch günstiger sein. Weil Großbritannien ist ein teures Pflaster, also es wird meistens da nicht ganz 1:1 umgerechnet. Mercury Carbon kostet vielleicht 129 Euro oder so und ja, sicherlich verkraftbar, wenn man es haben will. Und ja, das schlimm ist allerdings, finde ich, hier bei dieser Uhr als Nachteil, es ist nicht wasserfest. Und das ist, naja, für Geocache schon mal interessant. Gut, also, was gibt's noch? Ja, die offizielle Mega-App ist im Play Store und damit meine ich jetzt nicht eine besonders gute App, sondern von dem Cloud-Service Mega. Ihr könnt euch erinnern, der ehemalige Betreiber von Mega-Upload, Kim.com, hat diese Plattform gegründet, Mega. Und die ist zu einer der sichersten Plattformen überhaupt geworden, weil es eine komplette Verschlüsselung gibt vom Versenden an schon, ja, und die Daten komplett verschlüsselt abgelegt werden auf den Servern. Und damit ist es relativ sicher, dieser Cloud-Service. Wie gesagt, einer der sichersten, die es überhaupt gibt. Und bisher gab es nur Apps von Drittanbietern und das ist jetzt zum Glück vorbei. Die offizielle Mega-App von Mega Limited ist im Play Store erhältlich und bietet eben alle Funktionen. Übrigens auch ein automatisches Synken der Kamera, ja, damit die Fotos automatisch hochgeladen werden zu Mega. Wer jetzt zum Beispiel eben Picasa nicht nutzen will oder Google Plus mit diesen Auto-Upload-Funktionen, der kann das dann eben über Mega auch machen. Auch man kann sogar von dieser App auch öffentliche Links zu den Mega-Files, zu den Files erstellen, die man im Mega-Account hat und auch einige grundsätzliche Funktionen wie eben das Downloaden, das Löschen, Umbenennen, das Verschieben von Dateien und das Anlegen von Folders, Ordner. Ja. Das ist alles möglich und man kann natürlich auch in seinen Files eine Suche durchführen. Upload und Download ist ja eh klar. Ja, also, wer es möchte, 2,1 Megabyte. Ist der Download groß von dieser App? Gibt es offiziell im Play Store? Braucht ihr nicht das Häkchen rauszumachen. Ja. Dann, wo ihr das Häkchen auf jeden Fall, bei was ihr das Häkchen auf jeden Fall rausmachen müsst, ist, wenn ihr als Galaxy S4-Besitzer die offizielle Galaxy Kamera-App installieren wollt. Und ja, jetzt, damit ihr das nicht falsch versteht, also es gibt ja eine Galaxy Kamera, also ich meine so eine richtige Kamera, ja, die quasi unter Android läuft, ja, und die ist schon eine Zeit lang auf dem Markt und da gibt es eine recht gute Kamera-App. Die wurde jetzt von XDA zum Download bereitgestellt, ja, diese App wurde also ja, rausgezogen, ja, wenn man so will, und dann eben hier jetzt zum Download angeboten. Und damit kann man auch die S4-Kamera steuern mit den ganzen Funktionen, die da eben drin sind. Und wie gesagt, die ist natürlich deutlich besser als die herkömmlichen Kamera-Apps und oder zumindest mal als die mitgelieferten in dem Handy, weil die eben auch für richtiges Fotografieren gedacht ist. Und ja, wer das möchte, zack, kann sich die Datei herunterladen, aber wie gesagt, da muss man dann das Häkchen entfernen oder setzen, dass man aus unsicheren Quellen installieren darf, ja, oder aus unbekannten Quellen. Und das ist natürlich dann auf eigenes Risiko, ja. Vertraut ihr den XDA-Entwicklern oder nicht? Das ist die Frage. Ja, also demjenigen, der das hier gemacht hat, was in der nächsten Newsmeldung kommt, dem würde ich mein Handy nicht anvertrauen, denn der hat sein Galaxy S4 Octa-Core, der 8-Kern-Prozessor, übertaktet, und zwar auf sage und schreibe 8 mal 2,8 Gigahertz. Wow! Also, ich weiß ja nicht. Also für den Winter ist es sicherlich nicht schlecht, ne? Dann hat man einen formidabler Taschenwärmer. Da wird es dann bestimmt nicht kalt mehr. Was braucht man das eigentlich? Das ist, dass man so ein Handy dermaßen übertaktet, noch beim 8-Kern-Prozessor. Ja, vielleicht, dass das TouchWiz endlich mal flüssig läuft. Okay, also, ich habe den Artikel mal verlinkt. Auf jeden Fall ist es nur Notiz wert, ist richtig abgefahren. abgedreht, was der Ensch gemacht hat. Also ich selbst, wie gesagt, würde das da gar nicht wagen. Und ich würde auch nicht mein Handy dem geben. Nein, niemals. So, dann noch als letzte News-Meldung. Astrid macht dicht. Ja, das ist kein Mädel, sondern Astrid ist ein Task, ein To-Do-Manager. Ja. Und wenn ihr jetzt die Tasks da zu anderen Apps retten wollt, dann müsst ihr das bald machen. Im August ist das Schicksal endgültig besiegelt und da werden auch einige Apps direkt empfohlen von den Entwicklern, ja. Beispielsweise, in die ihr die Daten richtig direkt importieren könnt. Beispielsweise Wrike, Wunderlist, SendClass mit Z und AnyDo, any.do, ja. Die sollen also hier die direkt importieren können, die Daten. Und ja, dann könnt ihr wenigstens ja, die Dinger noch nutzen, wenn ihr ausgiebig früher genutzt habt, dieses Astrid, dann könnt ihr jetzt eure Daten da wenigstens noch rüber retten. Auch wenn einige nicht froh sein werden. Ja. 5. August wird es übrigens soweit sein. 4 Millionen Downloads hat Astrid verzeichnet und wurde ja jetzt von Yahoo gekauft und das ist auch der Grund, warum die dann eingestellt wurde. Yahoo, oh, will das, hat da wohl anderweitige Pläne mit dem Produkt oder mit den Entwicklern von Astrid. Der Name ist einfach da mal. Ja, und Facebook Messenger, um zu der Community zu kommen. Ja. Der Robert hat eine Frage, die ich auch gern an euch weitergeben möchte. Er schreibt, ich bin auf der Suche nach einem Facebook Messenger, der keinen Zugriff auf meine Kontakte benötigt. Falls da wer was kennt, bitte Bescheid geben. Bitte, danke. Ja, also direkten Facebook Messenger. Es gibt einige, also zunächst mal, ich habe keine ultimative Antwort. Deswegen, wenn von euch in der Community jemand was weiß, bitte helft dem Robert. Ich kann empfehlen, mal zu gucken bei einigen von diesen Multi-Messaging-Programmen. Ja, zum Beispiel, ich bin mir, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, IM Plus beispielsweise, ja. Ist so ein Kandidat, ja. Es ist halt die Frage, meinst du jetzt, Robert, lieber Facebook-Kontakte oder Kontakte im Handy? Ich meine, es ist natürlich so, ab einem gewissen Punkt muss natürlich irgendwo Zugriff auf Kontakte geben, ja, muss es das schon geben, damit hier die App auch entsprechend funktionieren kann. Und wie gesagt, da sind diese Multi-Messaging-Apps da am besten noch, denke ich, geeignet, weil man da offenbar bei einigen das eben so machen kann, dass die Kontakte abgeschottet bleiben von den Kontakten auf dem Android-Gerät. Ja, wenn du das meinst. Also natürlich hat dann diese Facebook, also wenn man sich da einloggt in diesen Multi-Messaging-Dienst mit seinem Facebook-Account, was man ja machen muss, damit man mit Facebook eben chatten kann, hat dann natürlich Zugriff auf die Kontaktliste bei Facebook, ansonsten würde es ja auch nicht funktionieren. Das wird man nicht vermeiden können. Nur auf die Android-Kontakte, da muss dann eben zum Beispiel jetzt speziell für Facebook unbedingt kein Zugriff gegeben werden. Auf jeden Fall ist der direkte Zugriff von Facebook auf deine Kontakte, die sind mit den Multi-Messaging-Apps auf jeden Fall nicht mehr gegeben. Da wäre mir keine bekannt, die jetzt die Kontaktdaten von deinem Android an Facebook weitergibt, sondern die behandeln das dann schon als getrennte Messaging-Dienste, zum Beispiel das Hangout bzw. G-Talk und eben Facebook oder sonstige Dienste, die es da eben dann auch gibt. Ja, aber wenn noch jemand anderes eine bessere Idee hat, einen besseren Vorschlag, ohne auszuprobieren, dann nur her damit. Gut, und jo, das wird ja heute eine recht kurze Sendung, aber ich glaube, ich kann es mal machen, weil die letzten Sendungen waren ja alle ziemlich lange sogar, ja, 20 Minuten teilweise überzogen, Heiligsblechle. Deswegen komme ich jetzt schon zur App der Woche. Und das ist diesmal bei mir Night Sky HD. Ja. Ich sag einfach Night Sky HD, fertig. Ja. Nein, das ist kein Astronomieprogramm, leider, sondern das ist ein Spiel. Ich bin deswegen drauf gekommen, weil das gab es auch in diesem Humble Bundle. Ja, und das gibt es jetzt separat im Play Store auch. Kostet 3,88 Euro. Und ich finde, es ist das Geld wert. Denn das Spiel ist wirklich, so simpel das auch im ersten Moment aussieht, ja, so unglaublich vielfältig wird es dann in späteren Levels, wo man alle möglichen Sachen berücksichtigen muss, ja, richtig, ja, sagen wir mal, Rätsel lösen muss, um dann eben wieder das Ende des Levels zu erreichen. Es gibt sehr viele Levels, die man hier durchforsten muss, und auch jede Menge super toller Soundeffekte, und die Musik ist natürlich total gut. Die Musik, da muss ich sagen, entweder man hasst sie oder man liebt sie. Ich finde, sie passt richtig gut, sie ist schön ruhig, sie plätschert im Hintergrund, ja, und setzt aber auch manchmal Akzente. Es ist richtig schön. Deswegen gibt es übrigens diese Musik auch im separat in einem Soundtrack. Den kann man sich holen bei der Firma. Und das kann ich schon verstehen, dass da das Soundtrack auch nochmal veröffentlicht wird. Wie gesagt, die Geräusche auch sehr, sehr, ja, ambient. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, wie das Spiel hier soundtechnisch aufgemacht ist. Optisch, wie gesagt, sieht es zuerst sehr, sehr spartanisch aus. Ja? Lasst euch dadurch nicht täuschen. Das Spielprinzip ist eigentlich relativ einfach, aber durch immer wieder neue auftauchende Gadgets wird es da also nicht schnell langweilig. Manche Level sind recht knackig, wo man da doch schon ein paar Mal probieren muss, um weiterzukommen. Vor allem wenn neue Elemente eingeführt werden, die man vorher noch nicht gesehen hat, dann ja, kommt man da schon erstmal ins Schwitzen. Ja. Und also im Prinzip, das Spielprinzip ist ganz einfach. Man hat eine Kugel, die muss von einem Ende zum anderen Ende des Levels. Ja, ganz, ganz simpel im Prinzip. Aber es sind dann natürlich halt Hindernisse. Das Teil muss über Berge. Das muss auch mal Loopings durchqueren. Diese Kugel kann auch eingesetzt werden in Fahrzeuge, um dann eben diese Fahrzeuge zu steuern. Löcher müssen gestopft werden, damit man überhaupt mit der Kugel drüber rollen kann. Und. Also es hört dann gar nicht mal auf, ja, je weiter man eben kommt mit neuen Sachen. Es ist ein 2D-Spiel, und es ist mehr ein Puzzle-Game als ein Action-Game. Ja, aber die Kugel muss auch schon mit Schmackes kontrolliert werden, ja, damit man weiterkommt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal mit einem schnellen Swipen, ja, das mit dem schnellen Bewegen des Fingers über den Bildschirm. Ja, das machen einige Handys nicht mit. Ja, da hat irgendwie da einer hier so 2-Sterne-Bewertung abgeben, weil es auf seinem S4 nicht funktioniert. Da hätte man die Einstellungen gucken sollen, denn da kann man nämlich auch auf alternative Steuerungsmethoden umschalten, beispielsweise auf bewegungssensitiv, dass man also das Gerät eben schief hält, ja, und dann rollt der Ball, oder sogar eine Digitalsteuerung, ja, weil bei diesem Spiel gibt es nur links und rechts, ja, und dann hat man auf der anderen Seite noch also noch andere Kontrollen, um zum Beispiel den Drall von der Kugel noch weiter zu erhöhen und zu stoppen, und dann kann man das auch eben auf dem Pad so steuern, auf dem Display so steuern, und dann ist das alles kein Problem. Ja. Also, ne? Nicht gleich wieder 2-Sterne-Bewertung geben, wenn man nicht die Optionen durchgeguckt hat. Also Nikalis ist der Anbieter, und wie gesagt, auch wenn der Preis von 3,88 € doch recht heftig ist, würde ich mal sagen, oder jedenfalls für ein Android-Programm, muss ich sagen, absolut die Empfehlung. Deswegen App der Woche, kauft euch das, ihr werdet es nicht bereuen. das ist ein Spiel, das wirklich Laune macht. Gut, und damit sind wir am Ende vom Uncast für heute. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritik habt oder auch neue Themenvorschläge, vielleicht sogar selbst was aufgenommen habt, das ihr gerne in der Sendung hören wollt und anderen Leuten mitteilen wollt, schickt es mir einfach zu. Zunächst mal könnt ihr den Uncast erreichen unter oder auf Google Plus. Ja, einfach oben in das Suche Uncast eingeben und dort auf die Uncast Community klicken. Oder ihr könnt mir das auch per Mail schicken, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Und die ganzen Links und Informationen zu der Sendung, das sind wieder einige heute, die findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S. Und ja, damit sag ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und schwelgt nicht zu sehr in den 70% Träumen. Ja, 70%. Und damit hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.